WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zu unserem freitäglichen Krimi, der uns heute ins Moskau der frühen 80er Jahre führt. Jewgeni Marlow, gesprochen von Udo Schenk, hat schon häufig hier im WDR-Hörspiel in aussichtslosen Situationen ermittelt und aufgeklärt. Denn sein Betätigungsfeld ist dieses sowjetische Moskau. Und seine Aufträge sind nicht selten vom Kreml gesteuert, immer aber von dort überwacht. Oft sind in die Fälle dieser mit allen Wassern gewaschenen russischen James-Bond-Version bedeutsame historische Ereignisse eingeflochten, die nie wirklich aufgeklärt wurden. Oft kommen die Krimis, wie heute, nicht ohne körperliche Gewalt aus. Jetzt können Sie dabei sein, wie Marlow sich in eine Welt begibt, die es in Moskau offiziell, und zwar bis heute, gar nicht gibt. Die Schwulenszene. Nach der Sendung finden Sie das Hörspiel befristet zum kostenfreien Herunterladen im WDR-Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de. Bitte beachtet: In diesem Hörspiel kommt körperliche Gewalt vor. Marlow, Blue von David Zane Meyrowitz. Regie: Jörg Schlüter. Soll ich an die Tür klopfen? Oder einfach rufen, Detektiv Marlow? Es ist 4 Uhr nachmittags, Zeit zum Frühstücken. Ich habe nur einen Anfall von Schlaflosigkeit ausgeschlafen. Armenischer Cognac. Also eher ein Anfall von Schwarzmarktfussel. Klein geholt. In einem fensterlosen Büro? Du kennst den Moskauer Wind. Der kann sogar Treppen steigen und um rechtwinklige Ecken biegen, wenn er dich erwischen will. Das ist also übrig von dem berühmten Marlow. Vielleicht ein Stück mehr als von dir übrig bleibt, Tavarisch, wenn du mir nicht ganz schnell sagst, wer du bist. Alexeev. Miliz. Und was du in meinem, nun sagen wir, Büro zu suchen hast. Ich will dir einen Job anbieten. Interessiert? Nein. Ich verschwende also meine Zeit hier? Nein, Kumpel, du verschwendest meine. Der berühmte Marlow hat genug auf dem Teller. In seinem Glas vielleicht. Wir zahlen 500 Rubel für einen Arbeitstag. Kein Interesse. Wann? Morgen. Ich meine, wann werde ich bezahlt? In 6 Monaten. Vielleicht. Das heißt, es ist ein Staatsjob. Wen soll ich totschlagen? Nur die Zeit. Du musst beim Kontrollieren helfen, uns fehlt Personal. Ach, die Miliz heuert also Freelancer an. Um was zu kontrollieren? Eine Studentendemonstration. Zu Ehren von Lennon. Der wurde gerade erschossen. Wie, schon wieder? Ich dachte, sie haben ihn beim ersten Mal erwischt. Das war Lenin. Das hier ist Lennon. Hörst du keine Nachrichten? Ach, mein armseliges Radio weigert sich, Nachrichten von nach 1950 zu empfangen. Ich muss die Batterien wechseln. Wer ist Lennon? Der Beatle. Weißt du, was ein Beatle ist? Ein deutsches Auto. Ein Sänger. Rock'n'Roll. Ein paar Studenten organisieren eine Gedenkfeier auf dem Universitätsplatz. Morgen um 11 Uhr. Und ich soll ein paar Köpfe einschlagen? Nein. Nur zusehen, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft. Massenkontrolle. Tja, weißt du, Alexeev. Köpfe einschlagen, das wäre ein höherer Tarif. Ich bekomme 50 Rubel extra für jeden Schlag, plus Schadenversicherung für meine Hände. Deine Hände? Natürlich. Wenn ich zu hart zuschlage und dabei meine Finger verletze, könnte ich nie wieder meine Stradivari spielen. Und da war ich also nach Monaten in der Wüste wieder erwerbstätig. Und was spielte es schon für eine Rolle, dass ich wahrscheinlich in diesem allerbesten aller möglichen Volksparadiese niemals bezahlt werden würde? Why don't you follow me? Forget about your fear. Jewgeni Marlow, Privatschnüffler und professioneller Sündenbock, alle sauberen Angebote inbegriffen. So steht es im Telefonbuch. Auch wenn mein Telefon seit 5 Jahren wegen unbezahlter Rechnungen nicht mehr angeschlossen ist. Don't you see how close we are? Dreckige Arbeit? Kommt schon her damit. Ja, Marlow ist euer Mann. Come follow me, I'll get us out of here. Say what? Demonstration zu Ehren des ermordeten Schnulzenkäfers war eine ziemlich lahme Angelegenheit. Ein paar hundert picklige Jugendliche mit handgemalten Schildern sangen Lieder, die wie sterbendes Keuchen von Typhusopfern auf einer Quarantäneschiffsreise klangen. Umzingelt von viermal so vielen bewaffneten Milizschlägertypen in Kampfausrüstung. Bis dann plötzlich, wie auf ein organisiertes Signal hin, die friedliche Fassade zusammenbrach. Los, komm mit! Hey, lass mich los, was soll das? Hm? Du tätest gut daran, mich nicht zu treten und stillzuhalten, Kleine. Ich erlaube nicht einmal den Kanalratten in meinen Zeigefinger zu beißen. Die Ohrfeige hast du verdient. Oh, gut gezielt, Butterblümchen. Oh, direkt in die Jalza. Oh, lernt ihr sowas auf der Universität? Kein scheiß Bulle fasst mich mit seinen scheiß Pfoten an. Oh. Niemals. Das steht in meinen scheiß Chromosomen geschrieben. Kannst du nicht lesen, du Idiot? Oh, erstens habe ich versucht, deinen Dickschädel vor einem Gummiknüppel zu retten. Oh, und zweitens riskiere ich, meinen Hungerlohn zu verlieren, weil ich den Milizschläger, der hinter dir her war, flachgelegt habe. Und vor allem drittens bin ich kein Bulle. Ich bin Privatdetektiv. Und viertens? Tja, Süße, nur das hier als Glücksbringer. Scheißkerl! Und jetzt geh nach Hause und kuschel mit deiner zahmen Klapperschlange, bevor ich wirklich sauer werde. Und geh nicht zurück zu der Demo. Ich rette deinen kleinen Hintern kein zweites Mal. Es ist demütigend genug, auch nur ein einziges Mal wie ein Gentleman zu handeln. Hau einfach ab, verschwinde. Arschloch! Deine Mutter hat dich mit einer hässlichen Missgeburt vom Kosakenzwerg gezeugt. Sowas hatte ich immer schon vermutet. Aber meine alte Babuschka hat es zwischen ihren deftigen Räuschen mit scharfer Borschtsuppe und selbstgebranntem Wundbenzin nie zugegeben. Und wer würde denn meine Missbildung überhaupt wahrnehmen? Ah, sieh an, das Butterblümchen. Man lauert mir nicht im Dunkeln auf, ohne vorher ein Telegramm zu schicken. Ich habe Eindringlinge schon für weit weniger zu Krüppeln gemacht. Du kannst dich also glücklich schätzen. Sehnsucht nach ein oder zwei Ohrfeigen? Du hast gesagt, du bist Privatdetektiv. Gestern hatte ich nicht genug Zeit, mich bei dem Gedanken totzulachen. Aber heute habe ich in einem alten Telefonbuch nachgeschaut und sah, na, was meinst du? Dass es da wirklich einen in Moskau gibt. Also habe ich es versucht. Ich wusste nicht, wie du heißt. Jetzt weiß ich's. Und du willst, dass ich dir ein Diplom ausstelle für all diese umfangreichen Nachforschungen? Nein, ich will dich anheuern. Was? Um den Milizenschläger zu finden, der dir mit seinem Gummiknüppel eins übergezogen hat, den ich überwältigt habe? Spar dein Geld. Er ist auf der Intensivstation und ich stecke tief in der Scheiße, wenn sie rausfinden, dass ich das war, der dich gerettet hat. Wie wär's mit einem für mich? Ich kriege 2 Jahre, wenn ich einer Minderjährigen Alkohol serviere. Ich bin 21. Oh, -7. Ich komme dir auf halbem Weg entgegen. Hast du auch einen Namen, Kleiner? Ludmila Karenina. Und wie heißt dein Spiel, Butterblümchen? Mein Freund ist gestorben. Er ist nicht dein Freund, sonst würdest du vor dem Wort nicht zögern. Ein guter Freund ist gestorben und ich möchte, dass du der Sache für mich nachgehst. Soll ich ihn interviewen? Nein. Ich will, dass du den Kerl interviewst, der seinen Nachruf in die Izvestia geschrieben hat. Hier. Kannst du lesen? Nur wenn ich so viel Treibstoff intus habe, dass meine Augäpfel rumzappeln können. Sergei Smirnov, ein 27-jähriger arbeitsloser Schauspieler, fand einen tragischen Tod in seiner Wohnung in der Nacht des 10. Dezember 1980. Nach einem jahrelangen Kampf mit einer unheilbaren Krankheit bei Smirnov war Leukämie diagnostiziert worden. Er war seit Monaten bettlägerig. Seine Putzfrau fand ihn mehrere Tage nach seinem Ableben friedlich in seinem Bett. Er hinterlässt keine bekannten Angehörigen. Es erscheint mir alles ziemlich eindeutig. Wo ist dein Problem? Sergei hat nicht an Leukämie gelitten. Er war keinen einzigen Tag seines Lebens krank. Und wir waren ein paar Stunden tanzen, bevor er in jener Nacht nach Hause ging. Wie viel kannst du zahlen? Krieg ich einen Studentenrabatt? Falls die Kleine die Wahrheit sagte, ein großes Falls, das ich schlucken musste, solange sie meine Ausgaben bezahlte, übrigens auch ein großes Falls, wäre es zwecklos, mit dem namenlosen Journalisten zu reden, der den Nachruf verfasst hatte. Ich wusste, dass die meisten Nachrufe direkt vom Bericht des Gerichtsmediziners übernommen wurden und die Berichte der Gerichtsmediziner hier im Paradies des Volkes waren bekanntlich eine Sache der Improvisation. Nein, wenn jemand angeblich friedlich in seinem Bett gestorben war, dann war es Zeit herauszufinden, was die Matratze und das Kissen darüber zu erzählen hatten. Sie hatten den Strom abgeschaltet und ich hatte vergessen, eine Taschenlampe mitzubringen. Aber Dunkelheit gab einem auch das Gefühl für einen unbekannten Ort. Sie konnte einem sagen, wer dort wohnte und welche Art von ungehörigen Geschäften er oder sie betrieben haben mochte. Und die Dunkelheit sagte einem auch, so gut wie bei Licht, dass dich jemand hinter einem Möbelstück erwartete. Hör auf, ich bin's! Du hast schon 3 von deinen 9 Leben verbraucht, Butterblümchen. Meine Lippe blutet. Ja, und deine Backe ist geschwollen. Überprüf nebenbei auch deine Zähne. Du bist ein Saukerl. Schmeicheleien bringen dich nirgendwo hin. Was zum Teufel tust du hier? Auf dich warten. Sergei hat mir einen Schlüssel gegeben. Hast du eine Taschenlampe mitgebracht? Hab ich. Du wusstest also, dass der Strom abgeschaltet ist. Hm? Woher? Hat Sergei dir gesagt, sie würden den Strom abstellen, bevor er oder nachdem er friedlich in seinem Bett einschlief? Glaubst du, ich hab was damit zu tun? Ich glaube, du weißt mehr, als du mir sagst. Ich hab's ein bisschen eilig, Butterblümchen. Also wirst du etwas warten müssen, bis ich dir die Arme verdrehe und dich von oben bis unten versohle, damit du Klartext redest. Nun gib mir die Lampe und stell dich an die Wand. Und halt den Mund. Ich will nicht, dass du mir in die Quere kommst. Die mit Stroh gefüllte Matratze hatte nicht viel zu erzählen. Jemand hatte das Bett ordentlich gemacht, die Kissen aufgeschüttelt und sogar die Laken gegen frisch gestärkte ausgetauscht. Wozu, wenn der Mieter nie wiederkommen würde? Ich hätte gern einen Blick auf die Wand hinter dem Bettrahmen geworfen, aber ihn zu verrücken würde zu viel Krach machen und die Nachbarn alarmieren. Da bleibt dir nichts anderes, als deinen schmerzenden Tubus unter das Bett zu zwängen, Marloff, und wenigstens den Fußboden zu inspizieren. Und? Hast du was gefunden? Nichts. Alles normal. Alles in Butter. Sichere Sache. Da war sonst überhaupt nichts, das vermuten ließ, irgendwas sei nicht koscher, wie ich ihr gesagt hatte. Ausgenommen das, was ich zwischen den Sprungfedern entdeckt hatte. Na sowas. Sieh mal einer an, was die verhungernden Geier von Moskau zum Essen rangeschleppt haben. Ein Stück verrottetes Fleisch, zerkocht und ergraut. Ja, du hast zugenommen. Sag bloß, du bist hergekommen, um mir einen Heiratsantrag zu machen. Du, da warte ich seit über 30 Jahren drauf, Marloff. Aber Vorsicht, ich könnte einen Herzinfarkt kriegen und tot umfallen. Nun, Sofia Antonovna, lass uns das fürs nächste Mal in 30 Jahren auf Eis legen. Diesmal komme ich, um dein Hirn zu kitzeln. Als ich dich im Eingang stehen sah, hoffte ich, du würdest mich woanders kitzeln wollen. Du nimmst wirklich kein Blatt vor den Mund. Ich bin 50 geworden. Wer hat denn da noch Zeit, ein Blatt vor den Mund zu nehmen? Also komm, worüber willst du mich ausquetschen nach so vielen Jahren? Nachrufe. Hast du vor, abzukratzen? Nur zur Übung. Wer könnte Interesse haben, einen Märchennachruf in der Izvestia erscheinen zu lassen? Marloff, Marloff, Verlass dich nicht zu sehr auf mein Verlangen, deine Hände wieder auf mir spüren zu wollen. Sag bloß, du arbeitest noch immer für den Wald, Sophia Antonowna. Sag ich dir nicht. Aber ob ja oder nein, gerade du müsstest das doch wissen. Wenn du einmal im Wald der Staatsgeheimnisse bist, dann ist das lebenslänglich. Das heißt, wenn du weiterhin überhaupt ein Leben haben willst. So ungefähr. Was hast du für ein Problem? Einen Toten. Izvestia sagt, er ist an Leukämie krepiert, aber ich weiß es besser. Von der Liste gestrichen? Auf grausame Weise. Ihm gilt dieser Nachruf. Tragischer Tod, unheilbare Krankheit, monatelang bettlägerig, friedlich im Bett gestorben von seiner Putzfreundin. Hast du mit ihr gesprochen? Die gibt's nicht. Er war zu arm, um eine Putzfrau anzuheuern. Mhm. Hinterlässt keine bekannten Angehörigen. Hast du irgendjemanden gefunden? Noch nicht. Was hältst du davon? Euphemismus! Wie bitte? Man sieht es oft in Moskauer Nachrufen, wenn sie nicht wollen, dass du erfährst, wie die Person gestorben ist. Vielleicht, um irgendjemanden zu decken? Vielleicht, um den zu decken, der gestorben ist. Warum? Aber mit großer Wahrscheinlichkeit jemand, über den man nicht reden darf. Ich kann dir nicht folgen. Kann ein Dissident gewesen sein? Oder ein unbedeutender Verbrecher? Oder ein Drogensüchtiger? Solche Personen gibt es offiziell in der Sowjetunion nicht. Vielleicht war er auch Blue. Blue? Blue. Farbe blau. Guluboy. Malov, Malov, wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Hilf mir, Sophia Antonowna. Wofür du bezahlen musst, Bojcik. Es ist lange her, dass ich mit armenischem Cognac abgerieben wurde und dann... Okay, okay. Nun mach mal halblang. Sei so nett. Komm, hier. Das ist das Beste, was ich dir anbieten kann. Vielleicht hast du Glück. Ruf diese Nummer an und bitte um ein Rendezvous. Einen Termin. Ich habe nicht gesagt Termin, Marlow. Ich sagte ein Rendezvous. Ja? Ein Rendezvous. Ich bitte um ein Rendezvous. Mit wem? Ist egal mit wem. Nicht wählerisch? Irgendein Hafen im Sturm. Sie wissen, wie das ist. 2 Uhr morgens bei Tante Lena. Tante Lena? Noch nie bei Tante Lena gewesen? Nun, das ist schon lange her. Tante Lena in der Tverskaya. Nun, man muss hypervorsichtig sein, wenn man zu einem Rendezvous geht. Und ganz bestimmt nicht unbegleitet. Nein, zu einem solchen Rendezvous ist es immer besser, Arm in Arm mit zum Beispiel deiner treuen 9x19 Parabellum-Luger zu spazieren. Tverskaya. Da klingelte was bei mir. Ich war sicherlich schon mal hier gewesen, aber ich konnte mich nicht an eine Spelunke namens Tante Lena erinnern. Tatsache ist, dass hier, wo ich hingehen sollte, überhaupt keine Bars waren. Nur ein großer öffentlicher Park mit einem in der Mitte thronenden, anämisch aussehenden Wladimir Ilitsch Lenin aus Granit. Und wie sollte ich diesen Nikolajew finden? Unter den Dutzenden von Streunern in Regenmänteln, die den Park in einer Art nächtlichen Fieberwahns von rechts nach links und vor und zurück durchkreuzten. Hey, bist du das, der mich vor einer Stunde angerufen hat? Gasbudin Nikolajew? Keinen Namen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich neige dazu, mich unsichtbar zu machen. Und was für Spezialeffekte suchst du? Spezialeffekte? Oh, schwer zu sagen. Bevor ich den Film gesehen habe. Hör zu, ich habe keine Zeit, Mitbürger. Ich habe Geschäftspartner, mit denen ich verabredet bin. Vielleicht können wir irgendwo was trinken gehen. Bei Tante Lena zum Beispiel. Du lieber Himmel. Wer zum Teufel bist denn du? Und wie bist du hier gelandet? Was spricht dagegen, zu Tante Lena zu gehen? Tante Lena? Ist dieser Marmorkerl mit der Arbeiterkappe, der dort drüben sitzt? Wladimir Ilitsch? Lenin, ja. Das ist sie, Tante Lena. Das hier ist eine Pleschka, ein Freiraum für Begegnungen. Auch noch nie auf dem Sverdlov-Platz gewesen? Sverdlov? Da, wo die Karl-Marx-Statue steht. Marx? Wer war denn das jetzt gerade noch mal? Ach, sicher, ja. Das ist der Direktor der Pleschka. Wusstest du das alles nicht, als ich dir sagte, hier kannst du mich treffen? Ich habe nur nicht zwei und zwei so zusammengezählt, dass es fünf macht. Gut, jetzt weißt du es. Und ich habe die Nase voll von dir. Ich mag deinen Gestank nicht mit, Bürger. Warum verpisst du dich nicht einfach, bevor jemand einen von Lenins Armen abbricht und deinen Kopf damit bearbeitet? Klar doch, Freundchen. Ich werde Sergej einfach wissen lassen, dass ich hier unter den Tverskaja Werwölfen nicht willkommen war. Sergej? Welcher Sergej? Smirnov. Smirnov hat dich vor oder nach seinem Tod zu mir geschickt? Nach. Dachte ich mir. Oder? Schnüffler. Marlow. Ach du lieber Himmel. Wer hat dich zu mir geschickt? Die Schwester? Welche Schwester? Das ist magere Gör mit den Zöpfen. Das ist Smirnovs Schwester? Seit er verreckt ist, hört sie nicht auf, mich zu belämmern. Als ob das irgendwas mit mir zu tun hätte. Ja, was kann ich dafür, wenn der Kerl Leukämie kriegt? Tritt mir nicht auf die Eizer, Nikolajew. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Er ist nicht friedlich im Schlaf gestorben. Er hatte auch keine Leukämie. So, okay, Details. Du solltest mit dieser Blumeute nicht rummachen, Marlow. Da, wo die hinpissen, wächst kein Gras mehr. Du kennst das Schema, ein Kerl verabredet sich per Telefon, glaubt, es sei eine Straps, eine Nylon-Peng-Peng-Kondom-Angelegenheit und dann taucht plötzlich eine ganze Bande auf. Meistens klauen sie nur alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Manchmal zerzausen sie den Schwuli auch ein bisschen. Ja, ja, zerzausen. Mit Smirnov haben sie die Matratzennummer abgezogen. Weißt du, was ich damit meine? Ja, mehr oder weniger. Spar dir dein mehr oder weniger, Nikolajew. Du weißt genau, was sie gemacht haben. Jemand oder mehrere kamen zu ihm in die Wohnung, warfen ihn auf den Boden, packten seine Sprungfedermatratze mit den rostigen, scharfen, zerbrochenen Federn direkt auf ihn und sprangen darauf herum. Wahrscheinlich stundenlang. Sie dachten, sie hätten die Tanzfläche anschließend geputzt. Aber ich fand Hautfetzen von seinem Gesicht an den rostigen Sprungfedern und einen oder zwei Finger. In seiner Todesangst hat er sich natürlich gewehrt und versucht, da irgendwie rauszukommen. Okay, okay, Marlow. Was hat das überhaupt mit mir zu tun? Das sollst du mir erzählen. Gibt's nicht zu erzählen. Tut mir leid. Mir tut's auch leid, Nikolajew. Sehr leid sogar. Ein Zuhälter aus der Blues-Szene. Im Schatten der Statue von Wladimir Ilitsch Lenin. Das ist sicher etwas, wovon die Moskauer Polizei vielleicht gerne hören würde. Diese Armleuchter von der Polizei zocken mir 15% ab, du Klugscheißer. Das ist der Scheiß-Deal. Und profitieren sogar von einem freien Rendezvous, wenn Mutti ihnen nicht die Rückseite hinhält. Dass ich nicht lache, Schnüffler. Du kannst mir nichts anhaben. Möglicherweise kann ich deine Sinusitis kurieren, Nikolajew. Eine 9x19 Parabellum Luger, richtig hier in dein linkes Nasenloch platziert, dürfte die Sache ganz fein erledigen. Normalerweise bekomme ich 500 Rubel für diese delikate Operation. Aber betrachten wir es als eine Einander-Kennenlernen-Gefälligkeit. War mir ein Vergnügen. Hey, warte. Geh zu Viper. Wer zum Teufel ist die Viper? Er hat nur diesen Namen. Und wo finde ich ihn? In der Zentrale der geilen Sklaven. Ein Privatclub, sehr schwer reinzukommen. Knallhart da, hochgradig Sadomaso. Sei gewarnt. Wenn du lügst, komme ich wieder, Nikolajew. Ohne Vorspiel nächstes Mal. Marlow, pass auf. Die sind ätzend wie Schwefelsäure. Was für ein Spiel spielst du mit mir, Marina Smirnovna? Ich heiße Ludmila Karenina. Bedauere, Kleine. Du heißt Marina Smirnovna. Na und? Du hast mich angeheuert. Das ist ein Euphemismus, wenn du weißt, was das heißt. Um etwas über deinen Freund herauszufinden. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er dein Bruder war? Aus einem Grund, den ein drittklassiger Detektiv wie du niemals verstehen könnte. Wenn öffentlich bekannt geworden wäre, dass mein Bruder homosexuell ist, hätte man mich von der Uni geschmissen. Sergej bestand darauf. Er wollte mich beschützen. Wieso? Weil es illegal ist, Blue zu sein? Nein, du Idiot. Weil es nicht existiert. Wir sind mit solchen westlichen kriminellen Aktivitäten nicht infiziert. Oder liest du die Pravda nicht? So oder so, was macht das jetzt für einen Unterschied? Es hat Sergej nicht geholfen, mich abzuschirmen. Er ist trotzdem gestorben. Er ist nicht gestorben. Er wurde ermordet. Aber du hast mir doch gesagt, dass du in dem Zimmer nichts gefunden hast. Ich wollte dir die Einzelheiten ersparen. Du hast mich angelogen. Aus gutem Grund. Leck mich. Du bist gefeuert, Malov. Ich will mit Lügnern nichts zu tun haben. Da gibt's nichts zu feuern, Butterblümchen. Du hast mir nicht einmal meinen Vorschuss bezahlt. Naja, es wäre nicht zum ersten Mal, dass ich mehr oder weniger im gleichen Atemzug angeheuert und gefeuert wurde. Was machte das schon? Es gab immer eine Zukunft. Zum Beispiel gegen mich selber mit hohem Einsatz Rommi zu spielen und unter dem Tisch zu mogeln. Aber das alles würde nicht einmal einen halben Tag füllen. Und was sollte ich mit dem Rest der Zeit anfangen? Nein, es war zu früh, um aufzugeben. Einen doppelten Bourbon und einen doppelten dazu, pur. Und knausere nicht mit dem Bourbon, Barmann. Du bist ein frisches Gesicht hier, stimmt's? Wie Frühling in Sibirien, wenn sich der Nebel hebt. Kennst du einen guten Breschner, Fitz? Er hat mir selber ein paar erzählt. Oh, kennst du den schon? Breschner soll eine Fernsehansprache halten. Er ist im Schminkraum. Und kurz bevor er vor die Kamera tritt, sagt er zu dem Make-up-Mädchen, der ist mit einem roten Punkt mitten auf der Stirn. So wie die Frauen in Indien. Dem Make-up-Mädchen bleibt der Mund offen. Aber Genosse Parteigeneralsekretär, wozu denn das? Und Brezhnev sagt, nun, als Indira Gandhi letztes Mal in Moskau war, tippte sie mit dem Finger auf die Mitte meiner Stirn und sagte, Brezhnev, du hast nichts hier oben. So, Frischgesicht. Bevor ich mir eine Scheibe als Roastbeef abschneide, sagst du mir, wie du hier unangemeldet reingekommen bist. Oh, oh. Wie unartig. Ah, ein Springmesser. Ist illegal in der Sowjetunion. Klugscheißerei macht mich erst richtig wütend. Offenbar weißt du das Nötigste nicht. Du bist hier in der Zentrale der geilen Sklaven. Da kommt man nicht einfach so unangemeldet rein. Und du sagst mir jetzt, wie du das angestellt hast. Auf dem Niewski-Prospekt bin ich nach links abgebogen, statt geradeaus zu gehen entlang der Bahngleise. Und da bin ich in einen Kanalschacht gefallen, den die Kanalarbeiter vergessen hatten zuzumachen, bevor sie in die Ferien an die französische Riviera gefahren sind. Und ich landete hier unangemeldet, wie du es so delikat ausgedrückt hast, in diesem Rattennest. Aber wenn dich das nicht überzeugt, kann das hier vielleicht helfen. Meine Luger zwischen deine Beine gepflanzt, genau in die Höhlung deiner Jeizer. Obwohl ich bei dir, Schätzchen, nicht hundertprozentig überzeugt bin, in der Gegend auf Öl zu stoßen. So, nun wirf dein teures Messer auf den Boden. Jetzt! Und kick es über den Boden wie einen Hockeypuck. Und jetzt? Jetzt führst du mich zur Viper. Mit großem Vergnügen, du Narr. Oh. Nein, haltet mich nicht für blöd. Diesmal habe ich wirklich meinen Rücken überwacht. Ich weiß sehr wohl, dass mein Schädel Totschläger anlockt, wie ranziger Fisch die Pferde fliegen. Ich habe ein paar Jahrzehnte gebraucht, um die Lektion zu lernen, aber ich hab's wirklich gelernt, glaubt mir. Die Sache ist nur, dass es in dieser Bar Spiegel von Wand zu Wand und von der Decke bis zum Boden gab, leicht verzerrt, so dass man glaubte, das zu sehen, was vor einem war. Und in dem Moment hat mich das, was ich vor mir sah, hokuspokus, von hinten erwischt. Ich würde dies als größte Ehre in meinem Leben bezeichnen. Als ich als Junge in der Kriminalakademie im Kaukasus war, wo genau ist unwichtig, hatten wir einen speziellen Kurs, der Marlow-Töten hieß. Unsere Lehrer waren dabei einige der begabtesten Mörder. Denn wir alle kannten die Legende von Marlow aus dem fernen Moskau. Und wir wurden damit gefüttert. Er war gleichzeitig unser Vorbild und unsere Zielscheibe. Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorgestellt, ihn zu meinen Füßen zu haben. Nackt wie ein Baby auf ein Nagelbett geschnallt. Es ist der Höhepunkt eines Lebenswerks. Im Dienste der kreativen Agonie. Der einzig unergründliche Aspekt von alledem ist, was der große Marlow wohl in diesem ausgesprochen erbärmlichen, vor Krankheit und Fäulnis strotzenden Milieu zu suchen hat. In höflicher Gesellschaft würdest du dich auch vorstellen, Kumpel. Man nennt mich... Ich weiß, wie man dich nennt. Die Viper. Was dazu gedacht ist, mir nichts zu sagen. Sogar noch weniger als nichts. Du bist mir also um eins voraus. Mehr als eins, Marlow. Bedauerlicherweise für Sie. Ich will dein Bedauern nicht, Freundchen. Ach, töte mich einfach und bring mir es hinter uns. Ich bin schon etwas spät dran für meine anderen Verabredungen heute Abend. Ich? Marlow töten? Was für ein absurder Gedanke. Warum sollte ich sie töten wollen, besonders weil nichts leichter wäre als das, wo sie hier hilflos und in Ketten liegen? Du hättest wenigstens die minimale Eleganz haben können, mir meine Unterhose anzulassen. Aber darum geht's ja gerade, Marlow. Ich will sie nicht töten, aber es wird mir unsägliches Vergnügen bereiten, sie zu demütigen und sie vor den Augen der ganzen Welt zu einem zitternden Wurm zu machen. Oh, wenn's nur das ist, Viperchen, tust du besser daran, mich direkt zu erledigen. Denn wenn du wirklich deinen Marlow studiert hast, dann weißt du auch, dass ich dich suchen werde. Von dieser Sekunde an wirst du ständig über deine Schulter schauen und erwarten, dass ich auftauche. Natürlich. Nur, dass du mich nicht finden wirst. Darum habe ich dir hier auch die Augen verbunden. Niemand wird hier wissen, wo ich bin und wer ich bin. Und ich habe vor nichts Angst, Marlow. Schon gar nicht vor Schatten. Lass uns also mit den Festlichkeiten beginnen. Ich will jetzt gar nicht versuchen, irgendwen zu überzeugen, dass ich das ertragen konnte. Die Viper war ein absoluter Connoisseur, wie ein Kampfkunstmeister, der seinen Schülern vorführt, wie es gemacht wird. Extrem präzise und wirkungsvoll. Ich ziehe den Hut vor seinen Fähigkeiten. Was ich nach wie vor nicht fassen kann, Marlow, dass ausgerechnet Sie in die Moskauer Blues-Szene geschlittert sind. Was kann Sie hierher in die Zentrale der geilen Sklaven gebracht haben? Sergei Smirnov! Ihr Liebhaber? Dein Opfer! Meins? Ich habe nie von einem Sergei Smirnov gehört. Die Sache mit der Matratze. Vorige Woche... Fachmännisch gekonnt. Dein Niveau. Marlow, Sie müssen wissen, ich bin nur ein Unternehmer. Ich töte niemanden privat oder aus persönlichen Gründen. Nie. Das ist unter meiner Würde. Wenn Ihr Freund ein Rendezvous hatte mit der Unterseite einer launischen Matratze, eine interessante Variante, das gebe ich zu, würde ich nicht leugnen, dass es ein bezahltes Unterfangen für meine Geschäftspartner gewesen sein könnte. Ein Unterfangen, in dem ich ausschließlich als Mittelsmann fungiert habe. Wer? Ich bitte Sie, Marlow. Ein Unternehmer muss die Diskretion seiner Kunden wahren. Ganz besonders so exklusive Kunden. Einer Sache konnte ich sicher sein. Die Viper sagte die Wahrheit. Wer auch immer Smirnov hatte ermorden lassen, er hatte die Creme de la Creme angeheuert. Die Frage war, warum? Warum hatte man sich mit dem kleinen, schwulen Sergei Smirnov solche Arbeit gemacht? Irgendein hergelaufener Mörder oder ein Säufer, der Geld brauchte, hätte die Sache leicht erledigen können. Malov! Vorsicht! Ich könnte nicht sagen, wie lange es gedauert hat, bis ich anfing, wieder zu mir zu kommen. In den wenigen bewussten Momenten erkannte ich undeutlich das Gesicht von Sofia Antonovna, die sich wie ein Schutzengel über mich beugte, bis meine Laterne wieder ausging. Waren es Tage oder Monate, dass ich so dalag und sie mich pflegte und zu so etwas zurückbrachte, was man Normalität nennt? Ich kann mich an nichts erinnern. So, hier. Ich habe dir etwas Bosch gemacht. Hast du daran gedacht, ihn mit einem Schuss Teufelsrum zu würzen? Verboten. Zum Glück konnte ich dich hier behalten. Die wollten dich eigentlich in die Intensivstation schaffen. Wegen ein paar Miezekatzenkratzern? Wenn ich eines Tages meine Memoiren schreibe, kannst du vielleicht die Einzelheiten lesen über den Zustand, in den du hier auf meiner Türschwelle zusammengebrochen bist. Sogar zu meiner Zeit im Wald, bei den Geheimdienstlern, habe ich sowas nie gesehen. Ich habe keine Sekunde lang geglaubt, dass du überleben würdest. Nicht einmal du, Malov. Es war darauf angelegt, dass ich überlebe. Jedenfalls musst du es auslöschen. Körperlich kommst du wieder auf die Beine. Die vollständige Genesung wird noch ein paar Monate brauchen, aber du musst es dir aus dem Kopf schlagen. Sonst drehe ich durch. Ja, wer würde das nicht? Malov würde das nicht. Und er wird es nicht. Dreaming or dying, come let us fall asleep. Ich kann nicht garantieren, dass ich das selber glaubte. Sie hatten mit Sicherheit in dieser Folterkammer auf mich gewartet und sich lange auf mein Erscheinen vorbereitet. Es konnte der Zuhälter Nikolajew gewesen sein, der sie vorgewarnt hatte. Aber er war bei weitem zu kleinkariert, um mit der Aristokratie in Verbindung zu stehen, die Viper repräsentierte. Nein, meine gute alte Sofia Antonovna und ihr alle, die ihr genauso denkt. Ich bin nicht von der Art, mir irgendwas einfach aus dem Kopf zu schlagen. Just follow me. There's nothing darker than the sun. Just close your eyes. There's nothing warmer than a gun. Komm sofort wieder rein, Malov. So kommst du doch noch nicht einmal die Treppe runter. Ich kann ja auf allen Vieren kriechen. Komm rein! Was hast du für ein Interesse daran, mich hier zu behalten, Sofia Antonovna? Was soll das denn heißen? Du warst nicht wirklich überrascht, als mir das passiert ist, oder? Willst du damit sagen, dass ich was damit zu tun habe? Würde ich das glauben, wäre ich nicht auf deiner Türschwelle zusammengebrochen. Und was genau glaubst du, Malov? Dass du irgendwie noch immer mit dem Wald verknüpft bist. Und dass du Informationen hast, die ich brauche. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wer ist Alexejew? Der Bulle, der mich rekrutiert hat, damit ich rumstehe und bei einer harmlosen Studentendemonstration aufpasse. Ich dachte, der sei von der Miliz. Stimmt nicht. Nach der Demo bin ich ins Milizhauptquartier gegangen, um ihn dort mit ein paar Bullen, die mir noch ein oder zwei Gefallen schulden, zu suchen. Sie hatten nie was von einem Alexejew gehört oder von irgendwem, auf dem die Beschreibung passt. Und warum sollte ich ihn kennen? Weil ich glaube, dass er Geheimdienstler ist. Er gehört zum Wald. Und ich vermute, dass du schon sehr lange mit ihm in Kontakt stehst, um ihn auf dem neuesten Stand über den alten Malov zu halten. Willst du sonst noch was wissen? Ja. Warum wurde jemand, der so kultiviert und hochrangig ist wie die Viper, gebraucht, um einen Niemand wie Sergei Smirnov zu beseitigen? Da fällt sogar dir nichts ein, Sofia Antonovna, was? Naja, das ist wenigstens auch eine Antwort. Sonst noch was, Malov? Nein. Ja, doch. Nur eine winzige Kleinigkeit. Wo ist meine Luger? Du hast genau 20 Sekunden, sie wieder rauszurücken. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Professor, aber meine Kleine hier hat heute Morgen die Farm verlassen, ohne die Kuh zu melken. Und jetzt ist das Euter unserer armen Pupschka zum Platzen voll. Na komm, Butterblümchen. Was soll denn das? Ich bringe sie Ihnen zurück, bevor Sie die Internationale rückwärts pfeifen können. Wie kannst du es wagen, mich vor meinen Freunden zu demütigen? Und vor dem Professor? Wagen und demütigen sind zwei meiner Taufnamen, Marina Smirnovna. Ich muss dir ein paar Fragen stellen und die Antworten darauf sollten nicht "Ich weiß nicht" lauten. Ich habe dir doch gesagt, du bist gefeuert. Ich wurde mehr als gefeuert, Butterblümchen. Ich wurde gewiebert. Was? Ich kann dir nicht folgen. Die Wieber ist derselbe fachkundige Liquidator, der deinen Bruder mit der Matratze traktiert hat. Was? Die Wieber weiß, wann sie aufhören muss. Wenn diese Maßnahme dazu gedacht war, deinen Bruder einzuschüchtern, hätte er ihn nicht getötet. Worauf willst du denn hinaus? Sie wollten jemand anderen beeindrucken, jemandem eine Botschaft schicken. Die Frage ist, wem? Ich weiß nicht. Au! Falsche Antwort. Ich bin gezwungen, dir eine schlechte Note zu geben. Sergei hatte Partner. Welche? Da, seine ganze Gruppe. Sie trafen sich und versuchten, eine offizielle Organisation für die Rechte der Homosexuellen zu organisieren. Sie wollten, dass es legalisiert wird. Und sie wollten nicht dafür verprügelt werden, schwul zu sein. Und das soll gesetzt werden, für die ganze Sowjetunion. Das ist ihr Ziel. Und nachdem Sergei beseitigt worden war, haben sie ihre Meinung geändert und das Maul gehalten. Sie hatten keine andere Wahl. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Na, was glaubst du, Malov? Ich wurde gewarnt, mit niemandem darüber zu reden. Sie drohten mir, mein Stipendium zu entziehen. Und Schlimmeres, viel Schlimmeres. Und jetzt finden sie raus, dass ich mit dir gesprochen habe. Für mich ist jetzt sowieso Schluss. Von Malov werden sie es nicht erfahren. Das brauchen sie nicht. Mein Professor ist ein bezahlter Informant. Was Interessantes gefunden? Gibt's hier was Interessantes zu finden? Wie zum Teufel bist du in mein Büro gekommen, Malov? Ich bitte dich, Grigorenko. Ich habe hier im Wald gearbeitet, als du noch ins Bett gepisst hast. Glaubst du, ich weiß nicht, wie man hier reinkommt? Die Türschlösser wurden seit damals ausgetauscht. Aber nicht die Notverriegelung. Bevor du also kalkulierst, wie du deinen Finger oder deinen Fuß auf einen Alarmknopf bringen kannst, erzähl mir und meiner Luger schnell und plausibel, warum du dir den billigen Decknamen Alexejew zugelegt hast und dann, warum du mich für ein Schlägerkommando angeheuert hast. Wenn du mal hier für den Wald gearbeitet hast, dann müsstest du auch wissen, dass ich ausgebildet und trainiert worden bin, eher zu sterben als zu reden. Seit unserer ersten Begegnung habe ich die Bekanntschaft mit einem gewissen Professor Emeritus, genannt die Viper, gemacht, den du sicher kennst. Und der hat mir ein paar adrenalinsteigernde Tricks beigebracht, die ich dir auch gerne zeigen würde. Was willst du von mir? Warum wurde Sergei Smirnov ermordet? Sie sollten ihm nur eine Lektion erteilen. Es ist schiefgelaufen. Red keinen Scheiß. Die Viper macht keinen Fehler. Rede, Grigorenko. Und zwar dabei. Malov, dafür bring ich dich um. Och, keine Liebeserklärungen, bitte. Beantworte nur meine Frage. Smirnov war der Anführer einer Gruppe von Dissidenten. Sie wollten Bürgerrechte für Schwule, Haschraucher, Pazifisten. Zuerst haben wir ihn für eine Weile in die Psychuschka gesteckt. Was dann? Rede! Wir haben versucht, ihn für uns arbeiten zu lassen. Schwulenerpressung? Habt ihr ihm gedroht, sein Schwesterchen zu bestrafen? Das Übliche. Aber er kämpfte stur weiter gegen uns. Als er die Give Peace a Chance-Bewegung in Moskau gegründet hat, da war das zu viel für... Für wen? Die da oben! Oben? Im Penthouse? So hoch? Heiliger Strohsack. Noch eine Frage. Warum in aller Welt braucht ihr jemanden so anspruchsvollen wie die Viper, um die dreckige Arbeit für euch zu machen? Diskretion. Wir können offiziell nichts gegen Homosexualität unternehmen, weil es das nicht gibt. Kapiert? Es muss also so aussehen wie eine Sadomaso-Überraschungsparty. Ach, du bringst sogar einen Punk wie mich zum Kotzen, Grigorenko. Jetzt nimm deine Dienstmarke in die Hand und behalte einen kühlen Kopf. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Wohin? Ins Penthouse. Schönen Gruß von deinem KGB-Roboter Grigorenko, alias Alexejew, Vorsitzender Andropow. Bestrafe ihn nicht zu hart, wenn ich bitten darf. Er hat mich nur in dein Büro gebracht, weil meine Parabellum Luga seine linke Niere kitzelte. Er ist schon bestraft. Ich bedauere, dass ich ihn übergangsweise im Wartezimmer zur Ruhe bringen musste, damit er unser kleines Tete-a-Tete nicht stört. Das ändert nichts, Malow. Im KGB haben wir Regeln. Und die kennt er auswendig. Er wird dafür büßen müssen, genau wie du. Ach, damit habe ich gerechnet. Nur wäre ich nicht imstande, noch eine Saison im Psychuschka zu ertragen, wo du mich schon einmal eingekerkert hast. Versprich mir die Lubjanka. Oder ich bin gezwungen, uns beiden eine Kugel zu verpassen. Ich gebe Verbrechern keine Versprechen. Du verdienst nichts weniger als die Psychuschka, Malow. Es gibt keinen zweiten Irren in ganz Moskau außer dir, der versuchen würde, in das Büro des KGB-Vorsitzenden einzubrechen. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich bin krank und bereit abzudanken. Bald. Also lässt mich deine Drohung, eine Kugel für uns beide nicht einmal zusammenzucken. Und abgesehen von alledem kannst du dir sicher vorstellen, dass dieses Büro in ein paar Minuten von einem speziellen Überfallkommando gestürmt werden wird, das ich insgeheim schon über deine Anwesenheit informiert habe. Also, bring dein Anliegen schnell vor. Warte, ich stelle die Musik ab, damit ich dich besser hören kann. Nein, nein, bleib sitzen. Ich leg uns was anderes auf. Was hast du da mitgebracht? Samistatschund, das habe ich heute früh auf dem Schwarzmarkt vor der Uni gekauft. Ach, warum folterst du mich mit diesem Mist, Malow? Weißt du, wovon dieser Idiot singt? Ich verstehe die Sprache nicht, bedauere. Ich schon. Rührseliger Kitsch. Peace-Propaganda. Ich dachte, du hättest einen besseren Geschmack. Mag sein, aber siehst du, als ich heute Nachmittag Grigorenkos Akten durchwühlt habe, bin ich auf diese kleine Notiz gestoßen, die du an alle deine Agenten geschickt hast. Erkennst du sie wieder? 20. Dezember 1980, vertraulich an das Zentralkomitee. Der KGB hat erfahren, dass in vielen Moskauer Hochschulen Plakate aufgetaucht sind, die zu einer Demonstration in Erinnerung an den englischen Sänger John Lennon aufrufen. Der KGB hat die nötigen Maßnahmen ergriffen, die Anstifter dieser Versammlung zu identifizieren und hat die Situation unter Kontrolle. Die Verwaltung der erwähnten Institutionen kooperiert bei der Verhinderung jeglicher Teilnahme ihrer Studenten an dieser nicht autorisierten Versammlung. KGB-Vorsitzender Juri Wladimirowitsch Andropow. Grigorenko sollte dieses Dokument zerstören. Was hat das alles mit dir zu tun, Malow? Ich habe in einem Mordfall ermittelt. Mein Glückspilz war der Hauptanstifter der Demonstration, die du verboten hast. Und in der Nacht vor den Festlichkeiten wurde er zu Tode gefoltert. Unter einem Sprungfederrahmen. Er war außerdem so blue wie deine Augen an einem alkoholfreien Tag, Vorsitzender Andropow. Mein Fall ist nicht abgeschlossen, bevor ich nicht weiß, was der Wald mit seinem Tod gewonnen hatte. Falsch. Was die Sowjetunion gewonnen hatte, Malow. Es handelt sich hier um ideologische Sabotage, organisiert von westlichen Geheimdiensten. Ich werde das mit Klauen und Zähnen bis zu meinem Tode bekämpfen. Sonst wird alles, um das wir gerungen haben, um die Sowjetunion zu erschaffen, und zu einer großen Weltmacht zu machen. In Haschischqualm, Sodomie und in verweiblichten Schund wie diese sogenannte Musik zerfallen. Klauen und Zähne schließt also subtile Genüsse wie Matratzensprungfedern mit ein. Frag mich nicht solche Sachen. Ich bin kein Mörder. Ich habe mit dieser Seite des Geschäfts nichts zu tun. Das müsstest du wissen, Malov. Ich lege nur die Grundregeln für korrektes Verhalten fest und sorge dafür, dass sie befolgt werden. Nein, nein, nicht schießen. Dieser Mann ist nichts als ein Hanswurst. Er ist beschämend harmlos, mit einem Ruf weit jenseits seines Wertes auf dem freien Markt. Und, das muss ich leider sagen, mit einer Schwäche für Homosexuelle und Rock'n'Roll. Schafft ihn mir aus den Augen. So, bevor ich auch nur meinen ersten echten Fall seit ewig und drei Tagen abschließen konnte, war ich wieder im Ljubljanka-Gefängnis. Irgendwie hatte ich Glück. Diesmal gab es keine Zwangsjacken und Elektroschocks. Nur die üblichen Rüsselkäfer, die hier herumkrabbelten. Und das obligatorische Auspeitschen dienstags und donnerstags. Ich hatte also reichlich Zeit, die andropovianische Wahrheit, dass Malov beschämend harmlos geworden sei, zu überdenken. Von all den Beleidigungen und all den Schäden, die er mir in der Vergangenheit zugefügt hatte, war dies etwas, was ihm eines Tages, falls sie mich je wegen guter Führung freilassen würden, einen ernsten Verweis von meiner 9x19 Parabellum Luger einbringen würde. Für die Zwischenzeit, und das konnte Jahre dauern, hatte ich wenigstens Lesefutter. Ein altes, eselsohriges Russisch-Englisch-Lexikon, das ich zusammen mit der illegalen Samistat-Ungeziefer-Sängerschallplatte Imagine erworben hatte. So konnte ich versuchen, den Text dieses Songs, der in meinem Erbsenhirn herumschwamm, zu entziffern und zu begreifen, worum es bei all dieser Aufregung überhaupt ging. Why don't you follow me? I'll get us out of here. Why don't you follow me? Forget about your fear. Malov, Blue, von David Zane Meyrowitz. Don't say I'm dreaming. Malov, Udo Schenk. Marina, Sina Kotsch. Sophia, Tatjana Klasing. Die Vipa, Marc Zack. In weiteren Rollen Martin Bross, Hussein Michael Cirpici, Walter Gontermann und Frank Musekamp. Musik Verena Guido. Technische Realisation Gertrud Glosemeier, Günter Kaspar und Barbara Göbel. Regieassistenz Eva Solloch. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.